Sie hören Popstop, das Musikradio. Jetzt mit der 43. Ausgabe von Internationale Hits und ihre deutschen Coverversionen. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Alexander Stock. Song nicht kennt, hat nicht gelebt. Aber ich will diese großspurige Aussage schnell wieder revidieren, denn damals, als der Song herausgekommen ist, war vielleicht ein Teil meiner Zuhörer noch gar nicht geboren. Denen kann man also keinen Vorwurf machen, allen anderen schon. Das war Bill Haley mit Skinny Minnie aus dem Jahr 1958. Und das ist das Original. Alles andere sind Coverversionen, egal von wem auch immer. Diese Weisheit habe aber auch ich erst sehr spät erfahren, da kannte ich die anderen Versionen schon. Der Song war 1958 sehr erfolgreich in den USA, er war ein Platz 22 in den Billboard-Charts und eine Notierung auf Platz 25 in den Cashbox-Charts. Erschienen ist der Song auf dem Album Bill Haley's Chicks und da sind eine ganze Menge von Songs drauf, die sich mit Mädels befassen, nur für die, die es interessiert. Der Text ist schierer Unsinn. Es geht um eine junge Frau, die so schlank ist wie eine Angelrute. Aber auf der einen Seite ist sie Rock und auf der anderen Seite ist sie Roll. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Trotzdem hat den Song fast jede Band Ende der 1950er bis in die 60er Jahre hinein gespielt. Über Bill Haley muss ich, glaube ich, nichts sagen. Der ist so bekannt, ja, wie Weißbrot. Nicht so bekannt ist allerdings die deutsche Version. Und ich sage dazu nur, Sie müssen jetzt sehr tapfer sein. Hey, bala bala. Hey, bala bala. was soll ich jetzt dazu sagen? Da hat doch tatsächlich jemand versucht, aus dem Song Skinny Minnie ein anderes Lied zu machen. Der Titel lautet auch gar nicht mehr Skinny Minnie, sondern Hey Balla Balla. Und das haben die Jungs ja oft genug getrallert. Die Band, die das gespielt hat, die hieß The Crazy Combo. Und auf der Suche nach dieser Band bin ich tatsächlich auf Peter Beil gestoßen, der eine Band namens Crazy Combo gegründet hat. Aber das kann nicht sein, denn ich kann in seiner Diskografie dazu nichts finden. Und es hört sich auch so an, als ob da jemand aus den Niederlanden kommt, zumindest der Leadsänger. Aber auf jeden Fall stammt die Platte aus Deutschland, denn sie ist auf dem Label Format erschienen und das gehört zum Gelsenkirchener Ton- und Filmstudio. Die Aufnahme ist 1965 erschienen, im gleichen Jahr, in dem die Berliner Band The Rainbows den Song My Baby Baby Balla Balla herausgebracht haben. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst auf dem Markt war, aber ich kann mir vorstellen, dass die Crazy Combo diesen Text gehört haben und gedacht haben, ach, Skinny Minnie ist für deutsche Ohren doof, lass uns lieber Balla Balla singen, das versteht jeder. Und damit haben sie das Schönste an dem ganzen Song kaputt gemacht, nämlich das rhythmische Mitklatschen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ich alles falsch verstanden habe und der Song als eine einzige Parodie gedacht wurde, im Hinblick auf Skinny Minnie. Dann wäre ja alles wieder in Ordnung, oder? Wir waren jung und du warst mein. Die große Stadt im Lichterschein. Die tausend Wunder für uns zwei bereit. Es war eine schöne Zeit, aber heute ist alles aus und ich suche dich. Nicht jeder Traum wird Wirklichkeit. Du gingst von mir, das Glück ist weit. Die große Stadt ist grau und ohne Licht und mein Herz vergisst dich nicht. Überall schaust du mich an und ich suche dich. Denkst du nicht mehr an die schönen Stunden? Soll der Abschied denn für immer sein? Gestern noch hast du gesagt, du liebst mich. Soll das heute schon alles Lüge sein? Oh no, no, no. No, no, no, no. Ich träum allein, muss das denn sein? Die große Stadt im Lichterschein hat so viel Wunder auch für uns bereit. Wundervolle Seligkeit, komm und sei doch wieder lieb, denn ich suche dich. Ich suche dich. Denkst du nicht mehr an die schönen Stunden? Soll der Abschied denn für immer sein? Gestern noch hast du gesagt, du liebst mich. Soll das heute schon alles Lüge sein? Oh no, no, no. No, no, no, no. Ich träum allein, muss das denn sein? Die große Stadt im Lichterschein hat so viel Wunder noch für uns bereit. Wundervolle Seligkeit, komm und sei doch wieder lieb, denn ich suche dich. Diese Aufnahme kannte ich noch gar nicht. Das ist mir schon des Öfteren passiert, aber Ihnen geht es wahrscheinlich genauso. Den Sänger haben wir erkannt, das war Roy Black und der Song hieß Ich suche dich. Die Melodie kommt uns allerdings sehr bekannt vor, ja, und dann geht es ganz schnell und da sind wir bei Elvis Presley, der den Song gesungen hat, His Latest Flame. Aber das ist auch eine Coverversion, denn das Original stammt von Del Shannon. Der Song wurde 1961 von dem Autorenteam Doc Pomus und Mort Schumann geschrieben und Del Shannon war der Erste, der diesen Song aufgenommen hat. Veröffentlicht wurde er von ihm im Juni 1961. Elvis Presleys Version kam im August 1961 auf den Markt und wurde ein Riesenhit für den Künstler. Die Platzierungen für Elvis waren Platz 4 in den Billboard Hot 100, Platz 2 bei den Easy Listening Charts und war 4 Wochen lang Nummer 1 in Großbritannien. Es war Elvis Presleys größter Erfolg zwischen 1960 und 1962. Die Rückseite, Little Sister, habe ich Ihnen ja schon gespielt, die wurde von Ted Herold gecovert. Gegen Elvis konnte Del Shannon nicht anstinken. Das ist auch überhaupt schwierig. Del Shannon war damals am Anfang seiner Karriere, während Elvis schon eine ganze Latte von Top-Hits abgeliefert hatte. Auch in der Qualität unterscheiden sich beide Platten. Del Shannon kommt da ein bisschen holprig daher, während bei Elvis Presley die ganze Erfahrung seiner Musiker eine Rolle gespielt hat. Das flutscht einfach so dahin. A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's the name his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck, and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck, and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name. Little man, Habe ich eben bei einem Song gesagt, dass ich ihn nicht kennen würde, so müsste ich bei derselben Aussage zu diesem Song glatt über meinen eigenen Haufen geschossen werden. Das waren Sonny & Cher mit Little Man aus dem Jahr 1966 und es war einer ihrer größten Hits und erreichte Platz 1 der Singlecharts in verschiedenen europäischen Ländern. Es war der größte Charterfolg des Duos nach I Got You Babe. Der Song wurde eine Nummer 1 in Belgien, in Dänemark, in den Niederlanden, in Finnland, in Norwegen, in Singapur, in Schweden und in Deutschland ein Platz 2. Geschrieben wurde der Song von Sonny Bono. Zu Sonny & Cher kann man ganz kurz sagen, dass sie von 1964 bis 1977 ein amerikanisches Popduo waren, das aus Sonny Bono und seiner damaligen Ehefrau Cher bestand und die haben bis heute mehr als 80 Millionen Tonträger verkauft. Erfolgreich waren ihre Singles I Got You Babe 1965, Little Man 1966, The Beat Goes On 1967 und 1965 standen 5 Hits von Sonny & Cher gleichzeitig in den Top 20 der internationalen Charts. Über eine deutsche Coverversion von Little Man steht nirgendwo etwas geschrieben. Aber Sie können es mir glauben, ich habe eine gefunden. Sie staunen genauso, wie ich gestaunt habe. Das war Berti. Die heißt Berti Glockner, aber auch das ist ein Pseudonym, denn ihr richtiger Name lautet Herlinde Grobe. Sie wurde am 5. Oktober 1948 in Hausen bei Offenbach geboren. Inzwischen tritt sie unter dem Namen Bianca auf und sie ist deutsche Sängerin und Komponistin volkstümlicher Schlager. In dem Song Immer nur die anderen singt sie davon, dass sie im Leben immer zu kurz gekommen ist. Wahrscheinlich sollte das eine Anspielung sein auf Little Man, der ja wohl auch im Leben, zumindest was die Körpergröße angeht, ein wenig zu kurz gekommen ist. Aber das ist nur meine ganz persönliche, völlig unmaßgebliche Meinung. Auf jeden Fall hat sie eine schöne Anzahl von Platten auf dem Markt. Das sind insgesamt 6 Singles von ihr von 1965 bis 1968 unter dem Namen Bertie. Und dazu kommen 3 Sampler 1967, 1968 und 2006. Das ist zumindest das, was mir aufgefallen ist. Auch unter ihrem Namen Bianca hat sie eine ganze Reihe von Alben auf dem Markt, angefangen 1986 Zauberfee bis 2001, ich glaube an die Zukunft der Liebe. Stell dein Bett auf die Straße, denn um 8 geht die Party hier los. Stell dein Bett auf die Straße, denn das Ding, das stört uns hier bloß. Für so eine Party ist der Raum zu klein. Man tritt sich beim Tanzen ja dann selber aufs Bein. Wir haben heute alle vor, nicht schlafen zu gehen. Drum kann dein Bett heute Nacht auf der Straße stehen. Stell dein Bett auf die Straße. Hab keine Angst, es regnet ja nicht. Es bleibt die ganze Nacht trocken. So lautet heute der Wetterbericht. Und wenn uns die Polizei mit Strafe droht, ein Bett auf der Straße hätte Parkverbot. Und wenn sich im Hause hier ein Mieter beschwert, dann sagen wir, dass uns das Bett nicht gehört. Bevor wir am Morgen alle nach Hause gehen, da wird mit dem Bett bestimmt gar nichts geschehen. Wir stellen zum Schluss es wieder hin, wo es war, und sagen, die Fete war wirklich wunderbar. Stell dein Bett auf die Straße, denn um 8 geht die Party hier los. Stell dein Bett auf die Straße, denn das Ding, das stört uns hier bloß. Olaf King mit Stell dein Bett auf die Straße. Olaf King hatten wir in der letzten Sendung schon mit dem Song Brötchen und Milch. Und das war die deutsche Version von No Milk Today. Und er war der Sänger der Four Kings. Später gründete er die Band Olaf King Allstars. Er lebte von 1939 bis 2019. Ja, und die Originalaufnahme zu Stell dein Bett auf die Straße, die kennen Sie auch und die kommt jetzt. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream. Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. Feeling right, a daydream will last long into the night. Tomorrow at breakfast you may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream, custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream, dreaming about bundle of joy. Wenn ich solche Gegenüberstellungen mache zwischen deutschen Coverversionen und internationalen Hits, da fällt mir immer eins ganz besonders auf und ich stelle mir dann die Frage, wieso müssen deutsche Coverkünstler immer das Tempo des Songs ändern? Was bei den Love and Spoonful so schön lässig herüberkommt, es geht hier um Tagträume, also jemand, der sich zurücklehnt und den Tag einfach verträumt, klingt auf der Aufnahme von Olaf King fast schon wie eine Marktschreierei. Nun, das ist natürlich auch dem Thema geschuldet, denn die Aufforderung, stell dein Bett auf die Straße, weil wir Party machen wollen, die kann man nicht verschlafen daherbringen, da muss man schon ein bisschen Druck hinterbringen. Dann hätte er sich vielleicht einen anderen Text zu der Melodie einfallen lassen müssen. Nun, sei es wie es sei, kommen wir zur englischsprachigen Originalversion. Das waren die Lovin' Spoonful mit Daydream. Die Lovin' Spoonful waren eine Band, die sich 1965 in New York gegründet hat. Gründungsmitglied war John Sebastian, der vorher mit Cass Elliot und Dan Doherty in einer Band namens The Mugwumps spielten. Die beiden zuletzt genannten gründeten dann The Mamas and the Papas und John Sebastian gründete mit Salman Janowski die Gruppe The Lovin' Spoonful. Sie hatten schon eine Reihe von Hits, als sie dann im August 1966 mit Summer in the City auf Platz 1 der amerikanischen Hitparade sprangen. Neben Summer in the City und Daydream hatten sie noch einen weiteren großen Hit, Do You Believe in Magic? Sie hören Popstop, das Musikradio. Das ist ein Song, den niemand vergessen kann. Allein schon wegen des Gesangs, der hier durch einen Trichter in das Mikrofon gesungen worden ist. Und zwar nach der Art der Musik der 1920er Jahre. Allerdings stammt der Song aus 1966. Wir haben gehört Winchester Cathedral von der New Vaudeville Band. Völlig unerwartet wurde der Song zu einem Riesenhit. Er wurde Platz 4 in Großbritannien und Nummer 1 in den Vereinigten Staaten, in Kanada, in Australien und in Südafrika. Er wurde in insgesamt 17 Ländern dieser Welt in den Hitparaden geführt. In Deutschland zum Beispiel erreichte er Platz 15. Er wurde auch zahlreich gecovert, zum Beispiel 1966 bereits von Frank Sinatra. Nancy Wilson brachte 1967 eine Fassung heraus, Wayne Newton ebenfalls 1967. Petula Clark 1967 hat eine wunderbare Fassung auf den Markt gebracht. Es gab Versionen in verschiedensten Sprachen und als Instrumentaltitel, zum Beispiel von den Shadows oder von Sandy Nelson oder Dizzy Gillespie. Geschrieben wurde der Song von dem Songwriter Geoff Stevens, der eine wild zusammengewürfelte Truppe ins Studio holte, um den Song aufzunehmen. Nachdem der Erfolg eingetreten war, wurde auf die Schnelle eine Band gegründet, die dann auch auf Tour ging. Aber das ist dann eine ganz andere Geschichte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie jetzt ganz heiß darauf sind, zu erfahren, wie die deutsche Fassung denn ausgefallen ist, denn es gibt eine. Tja, auch hier muss ich die Frage stellen, was soll ich dazu sagen? Nun gut, in der deutschen Fassung musste es nicht um eine große Kirche gehen, wie zum Beispiel Winchester Cathedral. Was hätte man dann nehmen sollen? Den Kölner Dom? Ja, irgendwie wäre das nichts gewesen. Also hat man sich einen ganz anderen Text einfallen lassen. Auf den Trichter über einen Trichter zu singen, ist man in Deutschland allerdings nicht gekommen. Wir haben gehört Berti, und die haben wir in dieser Sendung schon einmal gehört, mit der deutschen Fassung von Little Man. Da klingt ihre Stimme ja sehr klar, und hier hat man sie zurückgenommen, vielleicht um den Effekt zu imitieren, den man auf der englischen Aufnahme hört. Hat nicht geklappt. Cherokee. Auch diese Sängerin hatten wir heute schon im Programm, nämlich bei dem Song Little Man. Das war Cher aus dem Duo Sonny und Cher hier als Solokünstlerin. Der Song hieß Half Breed und wurde 1973 mit Unterstützung von Studiomusikern der Wrecking Crew aufgenommen. Im Text geht es um das Leben eines Mischlingsmädchens mit einem weißen Vater und einer indianischen Mutter und enthält Themen wie Rassismus und Doppelmoral. Der Song ist die erste internationale Single-Auskopplung aus Chairs gleichnamigen Album. Also das Album hieß auch Half Breed. Der Song erreichte im Oktober 1973 für 2 Wochen Platz 1 der Billboard Hot 100 und war damit Chairs zweite Nummer 1 Solo-Hit nach Gypsies, Tramps and Thieves. Für 1 Million verkaufte Exemplare wurde er mit Gold ausgezeichnet. In Kanada sowie Neuseeland kam das Lied ebenfalls auf Platz 1 und in Deutschland erreichte es Platz 29. Ich freue mich, Ihnen von diesem Song eine wirklich gelungene deutsche Coverversion präsentieren zu können. Yeah. Ich denke mal, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen mit der gelungenen Coverversion in deutscher Sprache. Das war nämlich Joy Fleming und die kann das. Ja, sie hieß mit bürgerlichem Namen Erna Liebenow, wurde am 15. November 1944 geboren und verstarb am 27. September 2017. Sie war Jazz-, Blues- und Schlagersängerin. Joy Fleming, deren Geschwister genauso musikalisch sind wie sie selbst, gewann im Alter von 14 Jahren einen lokalen Schlagerwettbewerb mit dem Lied »Ciao, ciao, Bambina«. Nach ihrer Lehre sang sie im Alter von 16 Jahren gemeinsam mit ihrer Schwester Jazz und Blues in Bars und Kneipen für die in Mannheim stationierten amerikanischen Soldaten. 1966 trat sie der 1965 gegründeten Band Hit Kids bei, mit der sie dann als Joy and the Hit Kids mehrere Singles veröffentlichte. Ein Fernsehauftritt im Talentschuppen des Südwestfunks brachte ihr 1968 den Durchbruch. Der Song, mit dem sie 1971 in die Hitparaden kam, war der Neckarbrücken-Blues, der in mannheimerischem Dialekt gesungen worden ist. Sie sang für die Fernsehshow Das Glücksrad 1991 den Titelsong und zur Eröffnung des Großen Preises 2005 in der Formel 1 auf dem Hockenheimring sang sie die deutsche Nationalhymne. In der deutschen Coverversion von Halfbreed wird das gleiche Thema aufgenommen wie auch im Original. Ich kann nicht sagen, wie ich mich gerade fühle. Ich sitze hier rum, trinke mein Bier und ich hab kein Ziel. Doch frag mich nicht, was ich von dir denk. Glaub ja nicht, dass ich dir hier irgendwas schenk. Und ich sprach zu Gott, er sagte, er versteht, nimm meine Hand und ich sag dir, wo es lang geht. Doch frag mich nicht, was ich von dir denk, glaub ja nicht, dass ich dir hier irgendwas schenk. Das war Stefan Stoppock, Jahrgang 1956. Er ist deutscher Liedermacher, Multiinstrumentalist und Rockmusiker. Er erhielt den Deutschen Kleinkulturpreis 2015 in der Rubrik Chanson, Lied, Musik. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Songs Ärger, Dumpfbacke, Tanz, Bewegt dein Herz zum Hirn, Cool durch Zufall und Learning by Burning. Der Song, den wir soeben gehört haben, der hieß Na und? Und der stammt aus seinem Album Sensationsstrom, das im Jahr 2008 erschienen ist. In seinem Song hat er sich sehr liebevoll dem Fleetwood Mac-Titel Oh Well angenähert. Musik. trouble about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to. Now when I talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Das ist, wie Sie unschwer erkennen konnten, das Original. Es wurde von der Band Fleetwood Mac 1969 aufgenommen. Komponiert wurde der Song von Sänger und Leadgitarrist Peter Green. Die Single erschien 1969 in verschiedenen Ländern und ebenfalls auf dem Album Then Play On für den US-amerikanischen Markt. Später wurde es nochmal auf dem Album Greatest Hits aus dem Jahr 1971 verwendet. Im Original gibt es Oh Well Part 1 und Oh Well Part 2. Die Vorlage für Stoppock war Part 1. Der Part 2 ist ein reines Instrumentalstück, das mit einer spanischen Gitarre gespielt wird. Der erste Teil endet ja schon mit der Überleitung dahin. Der Song wurde in 12 Ländern in den Hitparaden notiert. Die höchste Platzierung erreichte er in den Niederlanden, wo er ein Platz 1 wurde. Platz 2 wurde er im Vereinigten Königreich, Platz 3 in Norwegen. In Deutschland wurde es ein Platz 5 und in Frankreich war es ebenfalls ein Platz 2. Und damit neigt sich die 43. Ausgabe von Internationale Hits und ihre deutschen Coverversionen dem Ende entgegen. Ich habe noch ein wenig Zeit und kann Ihnen daher nochmal eine Paarung vorstellen, nämlich Chris Christoffersen und Volker Lechtenbrink. Die hatten wir beide in der letzten Sendung, sodass ich dazu nichts sagen muss. Ich spiele einfach die Lieder hintereinander ab und ja, damit geht die Sendung dann zu Ende. Also, bis zum nächsten Mal hier bei Popstop, dem Musikradio, verbleibe ich, Ihr Alexander Stock, Marit Jod und tschüss. She would meet me in the morning on my way down to the river, waiting patient by the chanoberry tree. With her feet already dusty from the pathway to the levee, and her little blue jeans rolled up to her knees. I'd pay her no attention as she tagged along beside me, trying hard to copy everything I did. But I couldn't keep from smiling when I'd hear somebody saying, look yonder, there goes Jody and the kid. Even after we grew older, we could still be seen together as we walked along the levee holding hands. For as surely as the seasons, she was changing to a woman, and I lived enough to call myself a man. And she often lay beside me in the coolness of the evening, till the morning sun was shining on my bed. And at times when she was sleeping, I would smile when I'd remember how they used to call us Jody and the kid. Now the world's a little older, and the years have changed the rhythm, 'cause there's houses where they didn't used to be. And on Sundays I go walking down the pathway to the levee with another little girl who follows me. And it makes the old folks smile to see her tag along beside me, doing little things the way her mama did. But it gets a little lonesome when I hear somebody saying, look yonder, there goes Jody and the kid. Ja, ich traf sie jeden Morgen auf dem Weg zum Fluss hinunter, sah ich zu der alten Trauerweide hin. Stand sie dort geduldig wartend, ihre nackten Füße staubig, ihre Blue Jeans aufgerollt bis zu den Knien. Ich beachtete sie selten, doch sie folgte mir wie immer. Durch ihr langes, braunes Haarstrich weich der Wind. Und ich musste leise lachen, wenn die Leute stehen blieben und sie sagten, da gehen Volker und das Kind. Als wir älter wurden, sah man uns noch immer oft zusammen zu dem Fluss hinuntergehen, Hand in Hand. Und sie war zur Frau geworden, so wie ich schon längst ein Mann war, denn so mancher Sommer ging seitdem ins Land. Sie lag oft an meiner Seite, wenn der Abend kühl heraufkam und ich spürte kaum noch, wie die Nacht verrinnt. Und ich musste leise lachen, wenn ich dann an früher dachte, als man uns genannt hat, Volker und das Kind. Unsere Welt ist etwas älter, auch der Fluss nicht mehr derselbe. Häuser stehen dort, wo früher keine waren. Geh ich heut zum Fluss hinunter, folgt mir auch ein kleines Mädchen und auch sie mit diesen langen braunen Haaren. Die alten Leute lächeln, wenn sie neben mir dahin hüpft, Dinge tut, die ihrer Mutter ähnlich sind. Und es stimmt mich melancholisch, hör ich dann die Leute sagen, sieh mal dort, da kommen Volker und das Kind.